Person. Erschleiche diesen Plan. Die Lieder scheiße hier. Hier keine Bühne und auch kein Scheißfilm. Wir sind nur du und ich und wir sind hier ganz allein. Versteckt im Witz, ich kann dich an den Augen sehen.